SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Cal Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Endlich kühler. Doch der Herbst, der bringt auch seine guten Sachen mit. Nämlich die Musik wird wieder extrem warm, sie wird melodisch und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und bin jeden Freitag zuständig, dass die elektronische urbane Clubmusik auf SRF Virus hier nicht zu kurz kommt. Fantastische Sounds hat er heute so oben mitgebracht, unter anderem aus Litauen von Phonic Scalp. Dann hat Israeli Kane gerade heute sein Album veröffentlicht. Sascha hat einen fantastischen Remix gemacht und davon möchte ich gerade mit dem Deutschen, mit dem Vincenzo und Sandstorm. Schön, heisst mit, viel Spass. Hard to see. Indie-Band Rufus, im Moment ein Riesenhit. Gut, dementsprechend haben sie auch Clubmixes anfertigen lassen, unter anderem von Jotto und Lane 8, aber nichts da. Der grossartigste Mix, der bis dato rausgekommen ist, das ist der, den du jetzt hörst, nämlich dem DJ Sascha Sin. Dementsprechend hat der Sascha auch gerade prompt auf sein eigenes Label gesigned. Das ist Rufus mit Inner Bloom im Sascha Remix of Last Night on Earth. Episode Mental X Electronic ist noch keine halbe Stunde alt und schon sind wir beim ersten Essential Tune und was für einen. Kannst du dich erinnern, letztes Jahr hat der Israeli, der Kane Falla, ein Release gehabt namens Anis. Wochenlang habe ich den Track auf und runter geprescht. Umso gespannter bin ich gewesen, wo der Kim vor 2 Monaten angekündigt hat, er wird sein erstes Solo-Album auf den Markt bringen. Heissen tut es One Day of Independence und tada, da ist es. Schon der Track vorher war vom neuen Kane-Album, der genau heute rausgekommen ist. Und auch dieser Track hier, absolut episch, das ist der Kane, und zwar mit Carolina auf dem Guy Chase im Lost and Found Label. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentalx. Da bekommst du gerade Playlisten und den Podcast bekommst du alle spätestens ab Montag ebenfalls auf srf.ch/mentalx. Und selbstverständlich auf iTunes. Das weißt du aber natürlich bestens, oder? neue Herbstmusik, und zwar auf elektronisch und wie. Gut, ich liebe ja den Herbst. Einerseits wegen den goldigen Farben, da bin ich einfach ein hoffnungsloser Romantiker. Auf der anderen Seite natürlich auch aus rein musikalischer Sicht. Die Sounds werden harmonischer, es gibt viel mehr Harmonien und Melodien in den Sounds. Weißt du, zum Beispiel hier, das ist der Guy J, zusammen eben mit seinem Labelpartner, mit dem Kane und Prism. Du hörst Mental X Electronic hier auf SRF Virus. Schön, heiß ich mit. bewegen wir uns auf eine richtige, naja, Renaissance vom Progressive House zu. Ich wage schon mal so ein bisschen einen Ausblick fürs 2017. Ich glaube, es wird das Progressive House, ja. Gut, vor zwei Jahren noch undenkbar, weil der Name Progressive House ist dermaßen negativ besetzt gesehen, halt mit den ganzen EDM-Sachen rings um Avicii und David Guetta, halt das sehr strübe, vielleicht ein bisschen proletische Elektrohaus-Ding, sieht man das Ganze aber wirklich sehr streng unterteilt haben, getrauen sich auch andere Produzenten jetzt das Wort ins Mund nehmen. Zum Beispiel Zürcher hier von Adriatic, das ist Adriatic, und zwar mit Quadriva. Thank you. Mannheim, wo sich entschieden hat, eigentlich gar nicht ein Haus zu produzieren, sondern sehr groovige Techno-Sound. Ich rede natürlich vom 8-Bit Mastermind und Labelchef, Nick Curley. Der ist schon seit Jahr und Tag, kennt er glaube ich schon irgendwie 25 Jahre, ist da ganz groß im Geschäft, aber er hat auch wirklich ein unglaubliches Talent. Eben gerade auf seinem eigenen Label, 8-Bit, released regelmässig natürlich neben seinen eigenen Sachen Tracks von Newcomer und featuret die und pusht die dementsprechend auch gut und sehr sozialer Mensch, außergewöhnlich eine coole Person. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung mit dem Thema goldene Herbstmusik, das heisst, es wird sehr groovy, es wird sehr melodisch und es wird sehr, sehr spacey. Oh, genau das kannst du mal nachlesen auf srf.ch/mentalx. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. We'll be right back. Vom Hörnen Capaneo und Graziano Raffa besteht jetzt seit dem 100. Release und das muss natürlich ordentlich gefeiert werden. Dementsprechend ist das 100. Release natürlich von einem Big Name, von Guy J. Algo Rhythm heisst das Ganze. Das ist der Originalmix. Der Hernan Cataneo hat dann auch noch gerade einen Remix dazu gemacht. Der fällt aber unter. Gut, Guy J. Track kannst du irgendwie fast nicht toppen an Hypnosen und Sexiness, oder? Lustigerweise hat ja auch das 100. Release von Bedrock der Guy J. gemacht. Damals zusammen mit dem Henry Seis. Mediterraner hat das geheißen. Vielleicht magst du ihn erinnern. Wäre auf jeden Fall auch mal ein Shake-Klassiker wert. Schöne Guy J. Algorithmus. Es ist inzwischen ein richtig jährliches Ritual. Immer der Herbst bringt uns die ganz speziellen, fantastischen, warmen Grooves in Clubs. Eben die goldene elektronische Herbstmusik. Du hörst SRF 4 und ich bin der Mantlex und das ist Kane.

wieder mal so eine Platte aus der Rubrik einfach kaufen, gar nicht erst vorlosen, weil die Gegebenheiten rings ums Label spricht schon sehr, sehr viel. Es ist das Label Suara, das ist das mit der Miezekatze vorne drauf und Koyu und Edu Imbernon als Labelmanager im Hintergrund. Und das ist schon mal sehr vielversprechend. Wenn aber dann noch die beiden Deutschen, Dinox und Beckers, im Spiel haben, dann wird es ein Tune. Und das ist wirklich ein absoluter Essential-Tune. Es sind Dinox und Beckers auf Suara mit der Blackout. Essential Tune. Herbstmusik, natürlich elektronisch. Ja, und ich habe da den perfekten Act hier dafür, und zwar eine neue Entdeckung aus Holland. Gut, er ist eigentlich gebürtiger Brit, aber in seiner Biografie, die existiert schlicht und einfach nicht. Also habe ich mir den Labelchef von Manuel fragen dürfen, wo nämlich die EP rauskommt. Wer ist denn das? Und er hat gefunden, naja, keine Ahnung, aber er macht geilen Sound. Also fassen wir es mal zusammen. Er kommt aus Großbritannien, genau gesagt aus London, ist aber dann nach Amsterdam umgezogen. Dort wohnt er seit ein paar Jahren und nennt sich Prosper Rack. Seine Comedy-Scheibe kommt auf Manuel Music, dem Label von Paul Heisendank, raus. Und das ist der Titeltrack von der EP, nämlich A Storytelling. Absolute Space. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Oh, Blast from the Past oder kurz ein Shake-Klassiker und zwar ein richtig, richtig, richtig alter. Ich glaube, da habe ich die Sendung gerade mal 2 Jahre gemacht, wo ich den Track auf und ab gespielt habe. Also sprich 2002. Der Belgier, der Paul Folder auf Bedrock Scheibe produziert namens Dust. Die war im Original so ein Breakbeat-Ambient-Track gewesen und dann hat der Digi gefunden, John Digweed, okay, wir müssen das Ding irgendwie klubiger kriegen und ist zu den 3 Brüdern nach Tel Aviv, nämlich zu den Flash Brothers gegangen und gefunden, machen wir hier einen Remix und dann, bam, ein riesen Hit ist es dann geworden. Ich habe das sogar dann noch ein halbes Jahr später auf meine Shake-Compilation gesehen. Es ist Paul Folder und CP in the Dust im Flash Brothers Remix, ein absoluter Shake-Klassik aus dem Jahr 2002. Thank you. ist kurz nach der 9. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und ich bin seit über 16 Jahren zuständig für die elektronisch-urbane Clubmusik hier auf ein Virus. So, hast du eine Idee, was du das Wochenende machst? Also, wettertechnisch zumindest wird es fantastisch. Okay, es wird sehr kühl, vor allem zu Nacht durch. Aber die Sonne soll im ganzen Clubland erscheinen, und zwar bis Mitte nächste Woche. Freuen wir uns also auf einen goldigen Herbst. Dementsprechend bekommst du natürlich auch elektronisch goldige Herbstmusik heute oben hier bei mir. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit der Playliste auf srf.ch/mentalx. Der Podcast steht alles spätestens am Montagmorgen für dich bereit, dann ebenfalls auf virus.ch und selbstverständlich auch auf iTunes. Und morgen oben würde ich hier vielleicht in Zürich den Ambros Rampen empfehlen. Der Oliver Huntemann ist wieder mal im Club Land Schweiz zu Gast. Der Oliver Huntemann, das ist der Typ, der 1993 zusammen mit dem Gerrit Frerichs als U-Mate das legendäre Love Stimulation produziert hat. Was sonst noch passiert in einer Club Selections in 20 Minuten hier auf dem Sender. Dmitri Malosch ist das aus Elvis, Russland. Das ist seine Comedy-Scheibe mit dem Namen Eclipse. Und wo bekommst du genau morgens oben einen solchen Sound im Club Land Schweiz? Ich würde meinen, beim Oliver Huntemann. Der ist ja extrem technoid unterwegs, unter anderem mit seinem Label Ideal. Und wo was genau hier passiert, das erfährst du in meiner kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Der Oliver Huntemann, morgens oben in der Ambrose-Rampe in Zürich. Das ist schon fast ein Pflichttermin. Möchtest du eher so ein bisschen Tech-House-Sound haben, dann empfehlt er in Zürich den Hive Club. Superflu und Fat Sushi sind dort musikalisch unterwegs, wobei zweiterer, sprich Fat Sushi, doch eher sehr spacey, schon fast ein schwänziger Moment unterwegs ist. Und auch ein Kaufleuten macht einen auf Underground, nämlich mit And Him. In Aarau kriegst du ja den Club namens Kiffen, naja, gehst du ihrer Konzertlocation morgens oben mit dem Gregor Tresch und mit der Barem von Richie Hawtings im Minus Label und der Tech-House-Frau Deborah De Luca. Während in Bern gehst du am besten morgens oben in die Ritschule, dort bekommst du nämlich knüppelharte Techno von Len Faggi und dem Schweden Kari Leckebusch. In Basel haben wir zu guter Letzt noch ein Café Singo und dort ist morgens oben der Deep-House-Spezialist, nämlich der Finne Bessen. So, apropos Clubs, ich bin die letzten zwei Wochen in Japan gesehen, respektive in Tokio. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich die verrückteste, großartigste Stadt, wo ich jemals verweilt bin. Aber bei den Clubs ist jetzt so ein bisschen eine Sache. Also gut, sie haben ein extremes Nachtleben mit über 30 Millionen Menschen. Aber ich bin jetzt enttäuscht gesehen, aber einem der bekanntesten Clubs der Welt, nämlich der legendäre Wump Club. Der hat nämlich dann gerade auch noch seinen 16-jährigen Geburtstag gefeiert und gerade einen Tag vorher ist der Guy Jay und das sind ihm da gewesen. Ich kann mir sagen, für das der Club schon mehrfach zum besten Club der Welt gewählt worden ist, naja, also ich habe schon kräftigere Soundanlagen gehört, zum Beispiel im Nordstern in Basel oder im Hive. Die Japaner haben ziemlich Freude gehabt, auch wenn ihre Euphorie halt sehr, sehr zurückhaltend ist. Trotzdem ein sehr spezielles Erlebnis, aber eben im Vergleich zu einem der besten Clubs der Welt, nämlich im Womp, stehen unsere Spitzenclubs wie ein Hive oder auch ein Nordstern in nicht nach. Das ist der Dmitri Malosch mit Eclipse. Massive. Das Teil ist fast 30 Jahre alt. Produziert worden ist es in Amerika mit dem Namen Future. Das Projekt hat auch noch Future geheißen und ist so der Anfang von der ganzen Acid House, sprich der frühen Techno-Bewegung. DJ Pierre hat das Ganze jetzt nochmal seinen eigenen Track Remake davon gemacht und da hörst du Future mit Future im 2016 Originalmix. 2001 habe ich im Zürcher Club Q eine Residency übernommen. Ein halbes Jahr später dann auch noch im Labyrinth, wo ich dann 10 Jahre der Residency DJ war. Neben illustren Namen wie zum Beispiel Peter Lavelle, Robert, Travis und Michael Kay, Tommy B und natürlich auch einen wundervollen Martin. Gut. Ich werde immer wieder mal gefragt, so, was ist denn der Sound gesehen, zum Beispiel jetzt vom Lobby? Und sehr viele Leute assoziieren mit dem Labyrinth automatisch den Goa Progressive Trance. Aber in der ganzen 18-jährigen Geschichte vom Club Labyrinth ist Goa und das Progressive Trance eigentlich nur ein sehr kurzer Part gewesen. Angefangen haben sie nämlich mit House, mit dem DJ Gogo, und zwar etwa 8-9 Jahre lang. Später hat es dann dank dem Peter Lavelle und vielleicht auch wegen mir dann so ein richtig Progressive House und Techno gewechselt. Das hier ist für mich so die Hymne aus dem Labyrinth und aus der Q-Zeit. Das ist der Max Graham mit Tell You, und zwar im Luke Fair Remix. Das hier ist Ficke. Elektronische Clubmusik. Das ist Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Ich habe da brandneue Sounds unter anderem von Sascha vorgestellt, von Phonic Scalp und das brandneue Album von Akane. Du hast erst die Bude eingeschaltet, ab dem Montag. Ausnahmsweise reicht es verzogen nicht irgendwie. Hat irgendwie das Problem, die Maschine da. Alles spätestens ab Montag bekommst du den heutigen Podcast zum gratis Downloaden neben der Playlist und zwar auf srf.ch/mailflix. Selbstverständlich bekommst du den Podcast auch auf iTunes und vielen herzlichen Dank, haben mich sehr gefreut nach der Ferien auf Platz 1 für den Musik-Podcast auf iTunes in der Schweiz. So, wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich live hier im Studio am Moderieren. Hinter den Turntables, am Umgumpen und im Live-Mix. Komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.